Humorlabor. Benno freut sich über das Geschenk von Grazia. Was kann das sein? Hör zu und schau dir die Bilder an. Benno, für dich ein Geschenk. Was ist das? Ein Auto? Ein Puzzle? Nein, mach auf. Toll, ein Schal. Danke, Grazia. Der Schal ist lang. Oh, Benno, ein neuer Pullover.